L'amour s'en va, die Liebe geht. Das, was ich ernte, hab ich selber mal gesät. L'amour s'en va, es ist vorbei. Egal wie sehr ich meine Fehler auch bereue. L'amour s'en va. Wartest nur noch auf den Tag, an dem du sagst, ich hau jetzt ab. Wo mir dein scharfes Abschiedsschwert am tiefsten in die Seele fährt. Noch spür ich dich auf meiner Haut, mit diesen Lippen so vertraut. Als würdest du nie im Leben gehen, doch dein Jetim tut jetzt schon weh. L'amour s'en va, ich weiß, du lügst. Egal wie oft du mir noch sagst, dass du mich liebst. L'amour s'en va, ich weiß, das war's. Dass du dich längst schon gegen mich entschieden hast. L'amour s'en va. Erzählst, wie gut du dich auch noch verstellst. Ich blicke hinter dein Gesicht, mich überleben lässt du nicht. Der Augenblick steht noch nicht fest, doch einmal gibst du mir den Rest. Denn mir verzeihen, das wirst du nie. Eine Frau wie du sagt, c'est la vie. Hinter dich, was anderes als den Tod verdien ich wirklich nicht. L'amour s'en va, sag, kann es sein, dass du es doch noch schaffst, mir einmal zu verzeihen. L'amour s'en va. Noch nicht zu spät.